Gewiss, euer Herr ist Allah, der die Himmel und die Erde in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er regelt die Angelegenheit. Es gibt keinen Fürsprecher außer nach seiner Erlaubnis. Dies ist doch Allah, euer Herr. So dient ihm. Bedenkt ihr denn nicht?